Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 5 Uhr mit Ronald Lessig. Die UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages ist in New York ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Nach offiziellen Angaben hat die Atommacht Russland das Papier abgelehnt. Antje Passenheim. Die Weltgemeinschaft kritisiert darin die russische Invasion in der Ukraine sowie die Besetzung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Es ist nach 2015 das zweite Mal, dass die Konferenz an ihrer gemeinsamen Erklärung scheitert. Teilnehmer und Experten äußerten sich zwar enttäuscht, doch dürfe dieser Erklärung nicht zu viel Gewicht beigemessen werden, sagte Atomwaffenexperte Matt Corder vom Bund amerikanischer Wissenschaftler. Solange die Parteien den Vertrag zur Nichtverbreitung nuklearer Waffen nicht prinzipiell anzweifelten und miteinander redeten. Deutschlands Kommunen fordern Zulagen für Geringverdiener, wenn etwa der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket auslaufen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Vergünstigungen für alle seien nicht mehr finanzierbar, die Leistungsfähigkeit des Staates sei begrenzt. Die Verkehrsminister der Länder hatten den Bund gestern bei einer Sonderkonferenz in Bremen aufgefordert, eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket vollständig zu finanzieren. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Schwarze fordert einen Rettungsschirm für medizinische Einrichtungen, die wegen hoher Energiepreise in eine Notlage geraten. Dem Westfalenblatt sagte er, wenn diese Infrastruktur zerstört werde, lasse sie sich nicht innerhalb von 10 Jahren wieder aufbauen. Mehrere Einrichtungen hätten sich schon an ihn gewandt, weil sie die Preise nicht mehr zahlen könnten, sagte Schwarze. Papst Franziskus will heute im Vatikan 20 neue Kardinäle ernennen. Die Zeremonie findet im Petersdom in Rom statt. Lisa Weiß berichtet. Ein Erzbischof aus dem Amazonasgebiet ist ebenso darunter wie ein Erzbischof aus Indien, der im indischen Kastensystem den sogenannten Unberührbaren angehört. Auch der Bischof der US-amerikanischen Stadt San Diego wird Kardinal. Er kümmert sich besonders um Menschen am Rande der Gesellschaft. Indem er Kardinäle ernennt, kann der Papst versuchen, indirekt Einfluss auf die Wahl seines Nachfolgers zu nehmen. Denn einen neuen Papst wählen die Kardinäle, die zu diesem Zeitpunkt unter 80 Jahre alt sind. Wenn man die neuen Kardinäle dazurechnet, hat Papst Franziskus rund 60% der wahlberechtigten Kardinäle ernannt. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Freiburg am späten Abend gegen Bochum gewonnen. Die Partie endete mit 1:0. Und das waren die Nachrichten mit Ronald Lessig. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden heftige Schauer, örtlich Unwettergefahr, im Westen trocken bei 19 bis 12 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Regen mit Unwetterpotenzial, sonst sonnig bis 27 Grad. Die Zeit, es ist 5.03 Uhr. Verkehr. Mit jetzt wieder ein paar Meldungen. Es kann aussehen, dass mein System hier kaputt ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber jetzt habe ich was für euch. Guck mal, ich habe die A4 Köln Richtung Aachen. Die ist zwischen Weißweiler und Eschweiler-Ost nach einem Unfall gesperrt. Ich habe die 57 Krefeld-Köln. Die ist zwischen Krefeld-Oppum und dem Kreuz Meerbusch in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Dann die 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden. Die ist am Nordwestkreuz Frankfurt in der Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt gesperrt bis um 6. Was habe ich noch? Die B9 Ludwigshafen-Mainz ist zwischen Eich und Guntersblumen nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Und die B10 Karlsruhe-Pirmasens ist zwischen der A65 Ausfahrt Landau Nord und Gottramstein. Spricht man das so aus? Bestimmt. Nach einem Unfall gesperrt. Das wäre es, gute Fahrt. Die junge Nacht der ARD. Lara Heinz, spricht man so aus? Lara Heinz hat übrigens, vielleicht habt ihr das auch, einen Zweitnamen, einen komischen Zweitnamen. Bei mir ist es ein komischer. Ich heiße Lara Elima Heinz. Fun Fact. Elima ist zusammengestellt tatsächlich aus meinen Paten Elisabeth und Markus. Und ich glaube, irgendjemand da beim Amt hatte gesoffen. Und haben die gesagt, ah ja, lass mal durchgehen. Kriegt's in ihren Pass reingeschrieben. So ist das. Apropos gesoffen. Guten Morgen. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Make me like the nights in LA, 'cause I'm missing the way that you taste, yeah. I can't wait, I can't wait, I can't wait to touch down the London is low. Baby, come round and take off your clothes, 'cause I'm missing the way that we roll, yeah. I can't wait for you, my weekend. Guten Morgen, Julia. Es ist 10 nach 5. Die junge Nacht der ARD. Oh, und ich wollte es gar nicht sagen, cool. Julia, hörst du gleich nochmal zu, ne? Jetzt hier mal was sagen, ohne dass die nächste Musik... Ja, es geht. Wow. Viertel nach fünf, junge Nacht. Guten Morgen, Julia. Grüße gehen raus zu Julia. Die sitzt nämlich gerade im Auto auf der A3 und ist vermutlich ein bisschen aufgeregt, weil sie gerade von Verena und Daniel zum Flughafen gebracht wird, um dann 6 Monate in Irland zu leben. Alter. Also Julia, die beiden haben mir das geschrieben, deswegen weiß ich das. 6 Monate alleine reisen, ne? Finde ich mega, dass du das machst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich war die Tage alleine, 2 Tage in Ostfriesland. Und da, also das habe ich mich getraut, da war ich auch stolz, dass ich das geschafft habe, 2 Tage. Obwohl man muss sagen, Ostfriesland ist ja auch wieder speziell. Ne? Das ist nicht ganz so leicht mit den Menschen. Naja. Das mit denen und mit mir, das wird in diesem Leben nicht mehr funktionieren. Zu viel Streit in der Vergangenheit, über die Vergangenheit. Es tut mir leid, etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein. Ich kann nicht bleiben, es ist zu spät, steig mit ein, wenn es dir genauso geht. Komm, fahr mit mir! Kommt, weiß nicht wohin es uns treibt, doch keine Eile, weil wir beide haben Ewigkeiten Zeit. Komm, fahr mit mir! Ist da eine Gegend, in der keine Fahnen in den Kleingartenanlagen wehen? Keine Regeln, Strafen und Gesetze, außer so zu leben, dass Franz Josef Wagner was dagegen hätte. Komm, fahr mit mir! Someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday. and downs. Nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. On those past days, I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are and that we are not alone when we're walking in the dark. Also so langsam ist mein Geisteszustand wie immer hier in der jungen Nacht. 5.22 Uhr, guten Morgen. Grüße gehen raus an die Kollegen von Bayern 3, sowie die über Sport sprechen. Macht es selbst für Menschen wie mich Sinn. Zum Fußball. Die Spielerinnen des VfB Wolfsburg steuern auf ihren 8. DFB-Pokalsieg in Folge zu. Gegen Turbine Potsdam führen die Wolfsburgerinnen 3:0. Baby, I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave ya. Goddamn, you're like an angel. There's a halo in your eyes, and the story that you hide. Somebody's been unfaithful. There's something in your smile, like you're crying in disguise. I'm walking on a tightrope. Everything I do might open up a wound, but baby, I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave ya. This is not what I imagined. I was hoping we could be more than just a memory. We were never meant to happen. We were somewhere in between. Cause if someone who ain't here, I'm walking on a tightrope. Cause everything I do might open up a wound, but baby I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. How to treat ya. How do I reverse it? Even though you know I don't do you wrong. How do I deserve this? I know what the curse is. Tell me why do hurt people hurt someone? I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. How to treat ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. I'm sorry, sorry, I'm sorry to meet ya. Sorry to meet ya. Sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. How to treat ya. Baby, I'm sorry. gerade meinen Geisteszustand angezweifelt. Da wusste ich noch nicht, was jetzt als nächstes hier läuft in der jungen Nacht. Und wenn das durch ist, dann zweifeln wir auch euren Geisteszustand an, okay? Nach den nächsten 3:11 sind wir alle ein bisschen gaga. Okay, los geht's. Achso, übrigens hier, 5.26 Uhr, junge Nacht, Samstagmorgen. Oder Sonntag? Nee, Samstag. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Oder habe ich es gesagt? Ey. Oh, es ist geschafft. Mein Gott, jetzt halt doch mal die Fresse. Es ist jetzt quasi 5:30. Verkehr, Verkehr. Wartet. Ah ja, so geht das. Okay, ich habe 6 Meldungen. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Weißweiler und Eschweiler Ost nach einem Unfall gesperrt. Die 57 Krefeld-Köln ist zwischen Krefeld-Oppum und im Kreuz Meerbusch wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis Montag dicht. Die 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden, da ist am Nordwestkreuz Frankfurt die Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt gesperrt bis um 6. Dann die B2 Weilheim-Mittenwald ist zwischen Hechendorf heißt das und Eschenlohe. Hechendorf war doch klar. In beiden Richtungen wegen Hochwasser gesperrt. Die B10 Karlsruhe-Pirmasens ist zwischen der A65 Ausfahrt Landau Nord und Gottramstein, so spricht man das glaube ich aus, nach einem Unfall gesperrt. Und dann habe ich noch die B293 Eppingen-Karlsruhe, die ist zwischen Jöling und Ringstraße wegen Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Mein Gott, was ich für Orte kennenlerne wegen euch. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Guck mal, mein DJ Carsten ist mit dabei. Der hat eine Sprachnachricht geschickt. Hör ich gleich mal rein. Der wird da irgendwo aufgelegt. Das weiß ich schon. Und jetzt fährt er gerade nach Hause. Der war bestimmt auf irgendeiner Hochzeit oder irgendeinem Event oder so. Hat er wieder hat er wieder gearbeitet und jetzt geht's gleich ins Bett. Und dann meldet er sich immer noch kurz rein, wenn ich hier bin. Finde ich schön. Carsten, gut's Nächtle. Schon mal vorab. Und dann kommen Grüße aus Bünde rein von, wer ist es? Micha und Heidi auf dem Weg nach Lübeck zum Flohmarkt. Liebe Grüße an alle und einen schönen Tag. Das gebe ich zurück. Hier ist Lara Heinz. Moini moin. Always say you love me, but you always make it all about you. Especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next and have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right, yeah, yeah. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Baby, maybe you're the problem. Nacht. You left your ugly sweater so that I can't forget you. I'm so fed up when you're around, round, round, round. And when I'm feeling better, you always find a way to get in my head and bring me down, down. I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free. I'm done feeling blue. I'm falling apart. A faded love. I'm counting to three. Hear the alarm, I'm falling apart, a faded love. So come set me free. Places, a room with thousand faces. You're like a ghost haunting me now, now, now, now. I can't forget your perfume. It all reminds me of you. Oh, will I ever make it out, out? I tried and tried and tried, but I can't let go. So come set me free. Oh, feeling blue. I'm falling apart, a faded love. I'm counting to three. I hear the alarm. I'm falling apart, a faded love. Ich glaube, Sonderzug fährt um 6 Uhr los. Hier ist die junge Nacht, 5.36 Uhr. Guten Morgen. Ich rufe an bei meiner Stammhörerin Pia. Hi. Heute fährt die 18 bis nach München rein. Oh Gott. Mhm. Ganz genau. Hallo, mein Mädchen, hi. Na? Ja, ich habe ja, du weißt ja, ich habe keine Ahnung, aber ich habe vorhin dein großes Los gesehen, dass du heute gegen München spielen musst. Genau. Gladbach gegen München. Also ich nicht, meine Borussia. Ja, aber Pia, ohne Scheiß, wir wissen ja, dass du kein Ultra bist, deswegen bist du jetzt auch gerade nicht auf dem Weg zum Sonderzug. Doch, genau. Mhm. Ganz genau. Okay, also gib mal die Details. Ihr fahrt jetzt von wo nach wie und überhaupt? Von München-Gladbach, einmal schön quer durch die Republik runter, ein bisschen Freistaat, 8 Stunden lang. Oh mein Gott. Mit der Bimmelbahn. Oh mein Gott, du bist so crazy, ey. Ich genauso wie 800 andere Menschen. 800? Sind in diesem Sonderzug drin? Ja. Und hast du schon Dinge konsumiert, so Weißbier oder so ein Scheiß? Gott, geh mir weg mit dem Scheiß. Pilz. Aber gleich erst. Aber wo ist denn der Rest? Es ist so leise bei dir. Ja, ich habe mich auch gerade verdrückt, habe gerade meinen Vater eingesammelt. Ach, der kommt auch mit. Und warte jetzt auf unsere Reisegruppe. Kannst du mal, weißt du was, wir haben ja schon oft hier über Fußball gesprochen in der jungen Nacht, weil du hast einen Peil und ich nicht. Und du bist halt Gladbacherin, aber ich weiß gar nicht, was ihr so für einen Gesang habt. Boah, ich singe die jetzt nicht. Dann sag mir nur mal den Text, den ersten Satz, dann singe ich halt selber irgendwie. Kennst du die Elf vom Niederrhein? Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Ja, hab ich schon mal gehört. Weißt du, was das Peinliche ist? Ja. Stern des Südens könnte ich jetzt. Oh Gott. Ich glaube, ich rufe dich nicht mehr an. Oder du mich. Okay, pass auf. Komm, pass auf. Nein, ich bin natürlich für die Fohlen heute und jetzt müssen wir noch kurz was tippen. 3-1 Gladbach. Alter. Ja, wann habe ich gestern gelesen? 2011, 2013 oder so? Nee, 2011. Was war das? Gewinnen wir, glaube ich, alles in München. Ja. Oder überhaupt sind wir Angstgegner Nummer 1. Ja. Oder fast alles. Oh. Okay, ja, dann sage ich 2-1 für euch. Aber das hört sich gut an. Oder? Okay, also gib Gas. Und wenn du mit Stimme nach Hause kommst, war es nicht gut. Nee, aber ich glaube, meine Stimme ist weg, bevor ich da unten ankomme. Okay, gib Gas, mein Mädchen. Viel Spaß. Tschüss. Danke, tschüss. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días. El cielo. Botella pa' arriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando, yo sigo vacilando de party todos los días. Cielo, too real, and every time I feel I sabotage it, I start running, and every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. Forget where I'm from, 'cause looking in your eyes like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. Wild out but amazing. Late night party in the basement. Hotel lobby and I'm wasted. Just reach into my savings. I'll do it too if you take it. Yeah, life's only what you make it. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get numb. I just wanna get way too high, let's set the mood. You're my fantasy, yeah. I don't wanna fall asleep, yeah. There's nothing in this world I'd rather do. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking at your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. Ja, okay. Ihr habt es doch gemerkt, ich weiß. 5.48 Uhr, hier ist die junge Nacht. Guten Morgen, mein Kaffee. Der ist jetzt langsam leer. Das heißt, gleich kann ich vielleicht mal Richtung nach Bett hingehen. Ich wünsche euch einen heißen. The way we sing tonight. We sing. I love the way we synchronize. We synchronize. Let the moment crystallize. Don't think twice. Yeah. Feel the scan of mine. Forget about the time. Floating on a purple cloud. Clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause girl, I'm not petting, ready to make you sweating. Ties them I'm checking, legs them I'm setting. Built for hard stepping, make you lose, I'm betting. Sechs ist es. Und tschüss. Das war die junge Nacht für heute. Lara Heinz-Kinder, Wette, ne? Habt ihr mal ein schönes Wochenende? Ich weiß nicht, wann wir uns wieder hören. Werden wir merken. Tschüss. Hi, do you feel like you've messed up? Like life has been too much and no one gets up. Hi, are you scared of coming home? Cause you know you'd be alone. It feels like a full house, laughter is a while ago. And we're all getting tired, fighting fire with fire.